der Mann sah gar nichts mehr. Die Angst ging in der Mannschaft um und alle tranken zu viel rum. Damit kein Unheil heut geschieht, drum sangen sie das alte Lied. Hey, hey, Kabautermann, unser Schiff ist dein Zuhause. Und wenn's dir passt, singen wir mit Mann und Maus. Hey, hey, Kabautermann, darauf noch ein Glas mit rum. Verlass dich drauf, weil den Seemann hat nichts um. Weil den Seemann hat nichts um. Der Koch hat sich im Schrank versteckt. Der Maat verkroch sich unter Deck. Der Steuermann hat Gänsehaut. Nasse gab hinein.